Kim Jong-nam, Vorsitzender des Präsidiums der obersten Volksversammlung der TVRK, richtete am 7. August zum 50. Gründungstag der Vereinigung Südostasiatischer Staaten, ASEAN, an die Staatsführer der Länder dieser Vereinigung Glückwunschadressen. Unter ihnen sind der Präsident der Republik Indonesien, der Präsident der Sozialistischen Republik Vietnam, der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Laos, der König des Königreiches Kambodscha, der Präsident der Republik der Union von Myanmar, der König des Königreiches Thailand, der 15. König von Malaysia, der Präsident der Republik Singapur, der Sultan und Staatschef von Brunei Darussalam und der Präsident der Republik der Philippinen. Darin äußerte er seine Überzeugung, dass die Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der TVRK und der Vereinigung Südostasiatischer Staaten und ihren Ländern weiterentwickelt werden und wünschte ihnen viel Erfolg bei ihrer Arbeit.